Kundgabe 2836. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1943. Letztes Erziehungsmittel. Neuer Entwicklungsgang. Und ihr Menschen müsstet euch dem Willen des Schöpfers fügen. Denn da ihr euren freien Willen missbraucht habt, wird er euch wieder genommen. Und ihr müsstet wieder einen Entwicklungsgang durchmachen, in einem für euch qualvollen Zwangszustand, wo ihr nicht mehr über euch selbst bestimmen dürfet, sondern nur allein der göttliche Wille zur Geltung kommt. Um alle diese Qualen des neuen Entwicklungsganges für das jetzt im Menschen verkörperte Geistige weiß Gott. Und seine Liebe und Barmherzigkeit sucht möglichst, diese abzuwenden von seinen Erdenkindern. Er möchte ihnen dazu verhelfen, dass sie noch im alten Erdenleben ihren Willen unter den des Schöpfers beugen, so dass sie nicht zu jenen gehören, die am Ende dieser Erlösungsperiode nicht bestehen können vor Gott und darum aufs Neue gebannt werden müssen in der festen Form. Und er wendet daher zuvor noch alle Mittel an, um ihren Willen zu wandeln. Darum müsstet ihr Menschen alles geschehen um euch, und sei es noch so leidvoll, als letztes Erziehungsmittel ansehen, das Gott an euch versucht, um eurer Rettung willen. Wer starr in seinem Willen verharrt, also sich nicht unter den göttlichen Willen beugt, das heißt, wer nur in der Eigenliebe lebt und die Liebe zum Nächsten außer Acht lässt und somit den Willen Gottes nicht erfüllt, der hat wenig Erfolg zu erwarten von seinem Erdenleben. Ihn werden auch die letzten Erziehungsmittel nicht mehr ändern. Und die Endzeit mit dem schwersten Leid beugt seinen gottwidersetzlichen Willen nicht. Er ist verloren für die Ewigkeit, und ein neuer Erdenwandel in Gebundenheit ist sein Los. Unsagbares Leid geht daher zuvor noch über die Erde, durch menschlichen Willen selbst veranlasst, weil der Satan das Denken der Menschen verwirrt und es zu grausamen Zerstörungswerken antreibt. Zum anderen aber auch durch den Willen Gottes selbst, der gleichfalls ein Zerstörungswerk geplant hat seit Ewigkeit, um zahllose noch gebundene Wesen zu befreien und die Menschen auf Erden dadurch in solche Not geraten zu lassen, dass sie sich hilfesuchend an ihn wenden sollen. Und was nun über die Erde kommt, sehet es an als letztes Mittel zur Gewinnung der Seelen für Gott. Glaubet, dass es ein Zeichen ist von Gottes großer Liebe und Erbarmung. Und suchet euch dieser Liebe würdig zu machen, indem ihr in euch geht und ernsthaft euch zu wandeln bemüht. Denn es ist nur noch eine kurze Frist, bis zur endgültigen Vernichtung alles dessen, was jetzt auf Erden lebt. Amen.